Die verschiedenen Kreise Südkoreas und die Massenmedien der Welt loben die stolzen Erfolge der DVRK. Kim Gang-ryon, Mitglied der Stiftung für Wohlfahrt der koreanischen Nation, Kang Jin, Mitglied der Sonnengesellschaft und weitere Südkoreaner sagten, dass die sozialistische Staatsordnung vom Norden, die vom Präsidenten Kim Il-sung geschaffen und dank der Songun-Führung vom Heerführer Kim Jong-il glorifiziert worden sei, von allen Menschen der Welt bewundert werde. Die südkoreanischen Medien wie die Zeitung Jeju Shibo und der Sender CBS meldeten, dass heute die Bevölkerung vom Norden im festen Zusammenschluss um den Marschall Kim Jong-un für den Aufbau eines starken sozialistischen Staates kräftig voranschreite und dabei Wunder und neuere Taten vollbringe. Die chinesische Zeitung Horoya, die chinesische Guoji Xianchu Daobao, die nepalesische Internetzeitschrift Nepal Today und die Massenmedien von Russland, Iran, Tschechien und der Demokratischen Republik Kongo berichteten über das Zuze Korea, das trotz des politisch-militärischen Drucks der USA und ihrer Anhänger völlig unerschütterlich mit eigener Kraft das Malima-Tempo schafft.